in deinem Hirn. Seitdem tanzt du nur verlieren. Ein Tag, an dem sich deine Mutter freute. Sie wusste nicht, was aus dir wurde. Bis heute ein Versager. Und um was es ging, was du tatest, das war nie dein Ding. Wenn andere in der Sonne lagen, hast du im eigenen Saft gebraten. Du Versager, Versager, du Versager, Versager. Du bist ein beschissener Versager.